WDR 3 Hörspiel. Und dazu begrüßt Sie Dominik Josic. Herzlich willkommen. Wir spielen für Sie heute einen Publikumswunsch, der bestens in diese Zeit passt. Glöckchen und blaue Sterne auf goldenem Grund, so heißt er, eine Produktion aus dem Jahr 1996. Eigentlich haben sich alle vorgenommen, dass Weihnachten in diesem Jahr entspannt über die Bühne gehen soll. Nur im kleinen Kreis soll gefeiert werden. Sogar die Oma fehlt in diesem Jahr, weil sie auf Reisen gehen will. Soweit der Plan, aber dann bekommt Christine am Morgen des Heiligen Abends einen Anruf eben von dieser Oma. Sie kann die Reise nicht antreten und muss stattdessen zu Hause bleiben. Was folgt, sind Chaos und Drama. Ich wünsche Ihnen jetzt gute Unterhaltung und vor allem starke Nerven bei Glöckchen und blaue Sterne auf goldenem Grund von Frieda Feist. Die Regie hatte Manfred Marchfelder. Ja. Ja, Karnitz? Stell dir vor, was passiert ist. Ach, du bist es. Stell dir nur vor, was passiert ist. Mama, was ist denn passiert? Was ist denn passiert? Ist dir eigentlich je aufgefallen, dass du grundsätzlich du bist es sagst, wenn ich anrufe? Sag ich das? Du solltest wissen, was du sagst. Ich weiß, was ich sage. Scheinbar nicht. Sonst wüsstest du ja, dass du regelmäßig du bist es sagst, wenn ich anrufe. Vielleicht sag ich's, weil du dich nie meldest. Als ob du nicht wüsstest, wer ich bin. Eben. Deswegen sage ich, du bist es. Oder was ich angeblich immer sage. Und ich möchte wissen, was daran falsch ist, wenn ich sage, du bist es. Habe ich was von falsch gesagt? Ich habe nur gesagt, du sagst immer, du bist es, wenn ich anrufe. Ich habe nichts behauptet, nichts bewertet, nur festgestellt. Ja gut, ist ja gut. Mama, und was ist denn nun passiert? Ach, ich weiß doch, dass dich das überhaupt nicht interessiert. Mama? Ich wollte dir nur noch schöne Weihnachten wünschen, dir und Dietmar und dem Jungen. Nur schöne Weihnachten. Oh, Mama. Ach, was soll's. Es ist gesagt, was zu sagen war. Dir und deiner Familie schöne Weihnachten. Mama, natürlich möchte ich wissen, was passiert ist. Das sagst du jetzt. Das sage ich jetzt und das denke ich jetzt und das habe ich vorhin auch gedacht. Ach, sei froh, dass dir nichts passiert ist, dir und deiner Familie gerade jetzt zu Weihnachten. Hat es denn irgendwas mit Weihnachten zu tun? Es ist nicht weiter wichtig. Ich habe gesagt, was ich zu sagen habe. Der Rest ist nicht weiter wichtig. Der Rest ist... Wir legen jetzt Mama, auf. Mama, bitte erzähl mir, was passiert ist. Es ist doch nicht etwa der Staubsauger kaputt gegangen oder der Kühlschrank? Wie kommst du darauf, dass mein Kühlschrank kaputt gehen sollte? Naja, ich dachte, vielleicht ist heute der Kühlschrank kaputt gegangen, weil doch letztes Jahr ausgerechnet an Weihnachten deine Waschmaschine... Christine, Kindchen, das war nun wirklich nicht letztes Jahr, sondern im Jahr davor. Und nicht zu den Weihnachtstagen, sondern am dritten Advent, am Freitag vor dem dritten Advent. Wenn du meinst. Wenn ich was meine. Dass es nicht letztes Jahr war. Es war doch wohl meine Waschmaschine, nicht wahr? Und was ist denn nun passiert, Mama? Warte mal, du sagst, dass es nicht letztes Jahr war. Ach, wann das nun war. Das ist doch nicht so wichtig, oder? Es war letztes Jahr. Genau am Freitag vor dem dritten Advent. Also doch letztes Jahr. Für mich ist eigentlich dieses das Letzte. Die paar Tage noch, wenn man denkt, dann ist schon wieder ein Jahr vorbei. Ein Jahr. Dann hast du ja die neue Waschmaschine jetzt schon ein Jahr. Läuft da nicht die Garantie ab nach einem Jahr? Ja. Da läuft die Garantie ab. Sie wird nicht mehr so lange halten wie die alte. Die hat immer einwandfrei funktioniert, bis zum Schluss. Ich hatte sie damals, ach, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Jahre, ewig. Dein Vater hat sie noch gekauft. Bezahlt, würde er vermutlich sagen. Er hat sie bezahlt, aber gekauft hast du sie. Na, selbstverständlich ich. Was hat dein Vater schon von Waschmaschinen verstanden? Oh, bitte, bitte, Mama, wenn wir vielleicht auf dieses Thema verzichten könnten. Soweit ich mich entsinne, warst du es, Christine, Kind, die sich aus unverständlichen Gründen über Waschmaschinen unterhalten wollte. Ach, Mama, du weißt, was ich meine. Ich möchte mir nicht zum Sohn so vielen Male anhören müssen, wovon Papa alles nichts verstanden hat. Für mich ist dein Vater kein Thema. Die Zeit haben wir auch gar nicht, um aufzuzählen, wovon dieser Mann alles keine Ahnung hatte. Dein Geschenk ist angekommen, Anfang der Woche. Ja, das hattest du mir schon Mittwoch am Telefon erzählt. Deine Geschenke haben wir auch bekommen. Ja, du sagtest bereits am Mittwoch. Ich habe es noch nicht ausgepackt. Hättest du aber ruhig können. Erst am Heiligen Abend. Der ist heute. Am Abend des Heiligen Abends. So hat man mir das beigebracht. Auch wenn es schon sehr lange her ist. Ich habe es so gelernt und so halte ich es. Wie gefällt dir denn dieses wunderschöne Geschenkpapier? Glöckchen und blaue Sterne auf goldenem Grund. Ihr habt die Sachen natürlich schon ausgepackt. Aber nein, Mama. Wir machen es ja auch nicht anders. Geschenke packen wir am Heiligen Abend aus. Die Bescherung. Ja, die Bescherung. Aber jetzt spann mich bitte nicht länger auf die Folter, Mama. Was ist denn nun... Ich erinnere mich noch sehr gut, wie ich als kleines Mädchen die Geschenke immer erst bei der Bescherung am Heiligen Abend öffnen durfte. Nicht, dass man viel bekommen hat als Kind, aber es wurde alles so sehr liebevoll verpackt damals. Man hatte die Pakete, wunderhübsche, geheimnisvolle Pakete. Man hatte sie manchmal schon Wochen vorher gesehen. Natürlich wollte man als Kind wissen, was da wohl drin sein mag. Ja, und dann hat man in der Vorweihnachtszeit das Warten lernen müssen, Mama. Das habe ich auch gelernt von dir. Geduld zu haben. Hat dir das etwa geschadet? Ich vermute mal, nein. Es ist nicht alles von gestern, was einem die Eltern, was einem die Mutter beibringen kann. Weil du die Waschmaschine erwähnt hast. Meine Mutter hat von mir erwartet, dass ich in der Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr keine Wäsche wasche. Das hast du mir wirklich schon sehr oft erzählt, Mama. Jedes Weihnachten. Sie war ein sehr gläubiger Mensch, deine Großmutter. Wenn man über die Weihnachtszeit keine Wäsche wäscht, dann ist das weniger Glauben, Mama, als vielmehr Aberglauben. Deine Großmutter hat auch gewollt, dass wir dich Christine taufen lassen. Ja, das weiß ich, Mama. Ja, weil sie ein zutiefst gläubiger Mensch war. Manchmal wünschte ich mir, ich hätte wenigstens ein bisschen von ihrem Glauben. Du bist doch nicht ungläubig oder so. Der Trost, der im Glauben liegt, davon wusste ich damals nichts. Ja, ja. Und heute bist du ungetröstet und ich werde schon auch noch erleben, wie elend man sich fühlt, wenn man nicht auf seine Mutter gehört hat. Spotte du nur. Ich spotte nicht, Mama. Es ist nur so, dass du und ich... Ich meine, du hast deine Entscheidung im Leben getroffen, ich die meinen. Und jetzt erzählst du mir, was passiert ist. Ein gebrochenes Schlüsselbein. Um Gottes Willen. Und das sagst du erst jetzt? Lass mich ja nicht zu Wort kommen. Um Gottes Willen, wie ist denn das passiert? Und was musst du jetzt machen, liegen? Ich hab mir doch nicht das Schlüsselbein gebrochen. Wer dann? Frau Füger steht morgens auf, verliert das Gleichgewicht, stürzt unglücklich und bricht sich das Schlüsselbein. Nun, das ist sicher bedauerlich. Na, mir könnte sowas auch passieren bei meinem Kreislauf. Dir ist aber nichts passiert. Ich trinke ja auch nicht vor dem Zu-Bett-Gehen drei kleine Piccolo, wie Frau Füger. Wie schön für dich. Ja, das kann ich mir nicht leisten. Mir hat dein Vater kein Geschäft hinterlassen. Deiner Frau Füger hat mein Vater auch kein Geschäft hinterlassen. Aber ihr Mann, Frau Füger, ist eine reiche Witwe. Die kennt keine Sorgen. Bis auf ihr gebrochenes Schlüsselbein. Da ist sie doch selbst dran schuld. Und dann so ein gebrochenes Schlüsselbein, das ist nun wirklich keine Katastrophe. Es ist immer erst alles dann eine Katastrophe, wenn man es selbst hat, Mama. Hör zu. Schön, dass du angerufen hast, aber heute ist schließlich Heiliger Abend und ich muss noch einiges vorbereiten. Ich weiß, was für ein Tag heute ist und was morgen für ein Tag ist. Oh mein Gott. Du wolltest morgen früh mit Frau Füger zu ihrem Verwandten nach Oslo fliegen. Sie fliegt natürlich nicht. Und das heißt, dass du... Das heißt es allerdings. Ich kann schließlich nicht alleine hinfliegen. Es sind ja nicht meine Verwandten. Aber du wirst doch irgendetwas unternehmen können heute. Am Heiligen Abend? Du hast vielleicht manchmal Ideen. Ich habe noch nicht einmal was zu essen zu Hause für die Feiertage. Und heute ist zu allem Übel auch noch Sonntag. Heiligabend, Sonntag. Kein Geschäft offen. Ja, ich weiß nicht, was ich tun soll. Und dir fällt niemand ein? Nein, mir fällt niemand ein. Der dir vielleicht irgendwie mit Essen aushelfen könnte. Es ist Weihnachten, Christine. Ja. Da geht man nicht zu irgendwelchen fremden Leuten. Obwohl du ja genau das vorhattest. Ich hatte es nicht vor, zu fremden Leuten zu gehen, sondern einmal in meinem Leben nach Oslo zu fliegen. Da könntest du jederzeit hin. Ach, und was mache ich denn da? Allein in Oslo? Das verstehe ich ja, Mama. Das ist ja auch richtig so. Das ist ja vielleicht mein letztes Weihnachten. Ach, Mama. Trauriges Fest. Mama, das Hauptproblem ist jetzt, wie du hierher kommst. Wo hierher? Du weißt, was ich meine. In einen Zug setzen, das darfst du dir am Heiligen Abend nicht zumuten. Da sind die Züge alle total überfüllt. Mama, ich regle das. Ich kriege das irgendwie hin. Ich rufe dich in spätestens, na sagen wir mal, einer halben Stunde wieder an. Na, wie soll denn das gehen in letzter Sekunde? Ich mach das schon, Mama. Du beruhigst dich jetzt und wartest einfach auf meinen Anruf. Geduld hast du ja schon als Kind gelernt. Ihr wolltet doch unter euch feiern, du und Dietmar. Ihr wollt mit eurem Rüdiger feiern und diesem Mädchen, das ihr da neuerdings hat. Frag sich, wer da wen hat. Bitte? Die junge Frau heißt Astrid und sie und Rüdiger leben seit beinahe einem Jahr zusammen. Du wirst sie heute bestimmt kennenlernen. Ich darf keinen Fall stören. Aber das tust du doch nicht, Mama. Ach, das sagst du nur so. Bestimmt. Wir freuen uns, wenn du uns besuchst. Ich freue mich. Ich muss jetzt Schluss machen. Ich muss noch Frau Füger anrufen wegen der Flugkarten. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt damit machen soll. Das ist alles eine Katastrophe. Und du meinst wirklich... Ja, Mama. In einer halben Stunde? Spätestens. Ja, ich muss unbedingt jetzt Frau Füger anrufen. Scheiße. Ich muss ja wohl von allen guten Geistern verlassen sein. Zahntechnisches Labor Kranitz, guten Tag. Wir rufen außerhalb der Betriebszeiten an, doch wir geh rufen... Geh doch ran. Heb ab, bitte, heb ab. Bitte sprechen Sie nach dem Signalton. Ich bin's. Dietmar, bitte ruf mich sofort daheim an. Es ist wirklich dringend. Bitte. Danke für Ihren Anruf. Das Gerät schaltet jetzt ab. Bei Karnitz. Astrid, entschuldige bitte die Störung. Ich weiß, es ist die absolut unpassende Zeit, Sonntagvormittag und noch dazu Heiliger Abend, aber es ist wirklich... Wer spricht denn? Aber Astrid, ich bin's, Christine. Woher soll ich das denn wissen? Du kennst mich doch. Ja, wenn ich dich sehe. Apropos sehen. Ein Blick auf den Kalender wird dir verraten, dass die zivilisierte Welt heute den Tag feiert, an dem die Menschen nett zueinander sind. Ja, und morgen dürfen sie sich wieder dann so verletzen, wie sie es gestern getan haben. Das klingt nach einer häuslichen Meinungsverschiedenheit. Es klingt nach heiligem Weihnachten. Hör zu, Astrid. Tatsächlich rufe ich aus sozusagen weihnachtlichen Gründen an. Ach, willst du mir ein frohes Fest wünschen? Ich kann dir garantieren, ich dränge weder mich noch meine Wünsche irgendjemandem auf. Aber ich werde mich auch von niemandem daran hindern lassen, meiner Familie zu wünschen, was auch immer mir gerade an Wünschen einfällt. Deiner heiligen Familie? Ja. Zum Beispiel deinem heiligen Sohn, ja? Zum Beispiel. Ich möchte Rüdiger sprechen. Da wird er sich aber freuen. Na, ich warte. Vergeblich, schätze ich mal. Er ist weg. Rüdiger ist weg? Wie weg? Weg, weg! Oder wie anders könnte einer weg sein? Du meinst, Rüdiger hat dich verlassen? Ihr habt euch getrennt? Auf alle Fälle habe ich mich getrennt. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt auch noch verkrafte. Mach dir nur keine Gedanken darüber, wie ich das verkrafte. Ja? Bist du es, Christine? Aber ja, Mama. Also, bei dir ist dauernd besetzt. Ich hab doch gesagt, ich rufe zurück. Ich weiß gar nicht, warum das notwendig sein soll. Kann mich dein Mann denn nicht einfach abholen? Das macht er doch, Mama, das macht er. Wie, ist er schon unterwegs? Das muss ich doch wissen, ich muss ja noch meine Sachen packen. Ich dachte, das hast du längst erledigt, wo du doch morgen früh nach Oslo fliegen willst. Selbstverständlich habe ich meinen Koffer für Oslo bereits gepackt. Für Oslo. Da ist es ja im Durchschnitt 5 bis 10 Grad kälter als hier, sagt Frau Füger. Ich hatte mir eigens ein schönes blaues Kostüm gekauft, Tourwolle, bildschön. Das kann ich doch jetzt überhaupt nicht anziehen. Du glaubst, sie geben mir das Geld für das Ticket zurück? Das weiß ich nicht. Aber Frau Füger wird dir schon sagen, was du zu tun hast. Du wolltest sie doch anrufen. Die Telefonie hat ununterbrochen. Bis wann, sagtest du, ist dein Mann da? Du musst auch die Strecke berücksichtigen, Mama. Pass auf, ich rufe dich an, wenn er abfährt. Und von da an hast du mindestens noch 2 Stunden Zeit. Ach, er ist noch gar nicht weggefahren. Bald, Mama, bald. Also gib ihn mir mal. Ich muss ihm sagen, dass er nicht durch die Altstadt fahren darf. Die ist eine einzige Baustelle. Zu Weihnachten reißen die Straßen auf. Kann ich ihn mal haben, ja? Dietmar ist im Augenblick noch im Labor oder schon auf dem Rückweg wahrscheinlich. Am Heiligen Abend? Dein Mann verbringt den Heiligen Abend im Geschäft? Nein, natürlich nicht. Er holt ein Geschenk ab, das er dort versteckt hat, nehme ich an. Ach, etwas besonders Großes? Ja, wahrscheinlich. Mama, ich rufe dich an, sobald Dietmar abfährt. Ich glaube, das Ganze wird viel zu spät. Viel zu spät, wir blasen am liebsten alles wieder ab. Das meinst du nicht im Ernst. Mama, Dietmar holt dich ab. Wann genau, das sage ich dir noch. Und jetzt versuchst du noch mal Frau Füger anzurufen, damit du das mit dem Ticket klären kannst. Einverstanden? Du meinst, wenn ihr bis zur Bescherung auf mich wartet... Ist doch klar, dass wir auf dich warten. Dann bringe ich eure Geschenke mit. Die hattest du uns doch schon mit der Post geschickt, Mama. Ja, glaubst du, das weiß ich nicht? Hältst du mich für... Aber nein, Mama. Oh, ich weiß, was du denkst. Das habe ich ja immer gewusst. Vor mir kannst du keine Geheimnisse haben, auch nicht am Telefon. Ich kenne dich, ich weiß, was du denkst. Ach, Mama. Unter diesen Umständen... Unter welchen Umständen denn, um Himmels Willen? Unter diesen Umständen werde ich dir und deiner Familie ganz gewiss nicht zur Last fallen. Du weißt, dass du uns nicht zur Last fällst. Nicht über die Feiertage und auch sonst nicht. Weiter, wieder. Mama... Die ganze Sache war ein Missverständnis. Du sprachst von den Geschenken und... Ich weiß, was ich gesagt habe. Ich weiß das. Ja, sicher. Du weißt. Unter diesen Umständen wünsche ich dir und deiner Familie ein hoffentlich unbeschwertes Weihnachtsfest. Diesmal kannst du aber lange warten, bis ich dich wieder anrufe. Bei Karnitz. Astrid, ich bin's nochmal, Christine. Dein Sohn ist immer noch weg. Hör zu, Astrid, es tut mir leid, dass ihr euch gezankt habt. Da gibt's nichts, was dir leid zu tun bräuchte. Und mir tut schon gar nichts leid. Ja, ich bin froh und glücklich, dass ich's rechtzeitig kapiert habe. Was kapiert? Was für ein Mensch Rüdiger ist? Ja, nimm du ihn nur in Schutz. Wenn er ungerechtfertigt angegriffen wird, werde ich meinen Sohn allerdings in Schutz nehmen. Ungerechtfertigt? Ich kenne Rüdiger, Astrid. Ich bin seine Mutter. Ich kenne auch seine Schwächen. Könnte sein, dass er deine Stärken nicht kennt. Dass gerade du Stärken an mir bemerkst, ist mir allerdings bislang verborgen geblieben. Schade, weil ich find's einfach super, weißt du, dass du dich hingestellt hast und gesagt hast, so, diesmal verzichten wir auf diesen Weihnachtsquatsch. Ja, das habe ich gesagt. Dieses ganze christliche Geleiere und Geseiere, daran glaubt doch heute niemand mehr. Oh, das möchte ich so nicht sagen. Glaubst du's? Astrid, ich habe jetzt wirklich nicht den Nerv, theologische Diskussionen zu führen. Ich muss aus dem Stand bis heute Nachmittag ein komplettes Weihnachtsfest mit allem Drum und Dran liefern. Spinn ich oder was? Nein. Was erzählst du da? Worüber reden wir denn? Ich dachte, Weihnachten fällt flach. Ja, das hatte ich vor, Astrid. Und wann hast du deine Meinung geändert? Du wirst es nicht glauben, vor ungefähr einer Viertelstunde. Da hast du recht, das glaube ich nicht. Wenn mir das jemand erzählt, ich würde es auch nicht glauben. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Jahre ich mich darauf gefreut habe, Weihnachten endlich mal nicht zu feiern. Aber immer wieder habe ich Zeit, Energie und natürlich auch Geld in die alljährlichen Weihnachtsvorbereitungen gesteckt, nur um hinterher festzustellen, dass der Aufwand mal wieder das Ergebnis nicht annähernd rechtfertigen konnte. Ach, ich wusste auch nicht, wie ich es Dietmar beibringen soll und natürlich auch Rüdiger und wie die beiden darauf reagieren. Als ich dann endlich so etwas wie die richtigen Argumente zusammen hatte, ich meine nicht nur die für mich richtigen Argumente. Jedenfalls damals starb völlig unerwartet mein Vater. Und meiner Mutter ging es danach nicht sehr gut. Naja, in der Situation wollte ich sie nicht ausgerechnet an Weihnachten ihren Depressionen überlassen. Moment mal. Hat mir nicht Rüdiger mal erzählt, deine Eltern wären geschieden gewesen? Waren sie. Und dein Vater, der ist in dem Jahr gestorben, wo die Scheidung war, oder wie? Nein, 3 oder 4 Jahre nach der Scheidung. Wenn ich dich mal was fragen darf. Du meinst, wie meine Mutter in den Jahren nach der Scheidung und noch zu Lebzeiten meines Vaters Weihnachten verbracht hat? Genau. Sie ist verreist. Mallorca, Teneriffa und so. Hätte sie doch nach dem Tod ihres Geschiedenen auch machen können, oder? Ach, vielleicht hatte sie damals auch ihren eigenen Tod vor Augen. Ja, klar. Verstehe ich. Da habe ich nicht dran gedacht. Ach, ich weiß auch nicht, ob das stimmt. Gesprochen habe ich mit meiner Mutter nie darüber. So kam es jedenfalls, dass wir während der letzten Jahre weiterhin Weihnachten gefeiert haben. Für deine Mutter? So könnte man es sagen. Für mich war es eine lästige Pflicht. Dietmar war um gute Miene zum bösen Spiel bemüht. Nicht immer erfolgreich. Oh je. Rüdigers Anwesenheit beschränkte sich auf die Mahlzeiten. Und meine Mutter hat an allem und jedem rumgemeckert, ein Familienfest. Mit religiösem Vorwand. Ja, du sagst es. Diesmal wollte Mutter wieder verreisen. Und endlich konnte ich meine Vorstellungen durchsetzen, nach mittleren Debatten. Und jetzt eben platzt die Bombe. Meine Mutter ruft an, die Reise fällt flach. Ach du Scheiße. Ja, das habe ich auch gedacht. Und aus vollem Herzen, das kannst du mir glauben. Aber gesagt hast du was anderes, oder? Ich habe sie eingeladen, bei uns Weihnachten zu feiern. Und du hast nichts vorbereitet? Überhaupt nichts. Keinen geschmückten Baum, keine Geschenke, kein Festmenü, gar nichts. Gut, das Essen bekomme ich mithilfe der Tiefkühltruhe schon irgendwie zusammen. Da habe ich auch noch so backfertige Brötchen, falls das Brot knapp wird. Die Mahlzeiten sind nicht das Problem. Das Weihnachtliche drumherum, das muss ich irgendwie aus dem Hut zaubern. Das Lametta. Ja. Ich stelle mir vor, meine Mutter, die hat doch auch so ein Weihnachtsfimmel, die würde mich am 24. Dezember anrufen und einen Überraschungsbesuch ankündigen. Der reinste Horror. Ich glaube, ich würde aus dem Fenster springen. Dabei könnte ich ihr sogar eine Portion Weihnachtsstimmung servieren. Ach ja? Selbstgemachte sozusagen von meiner Mutter, selbstgemachte Weihnachtsstimmung. Ich kriege doch von ihr immer so dieses Zeugs geschickt, Stollen und Lebkuchen und diese Sachen. Wenn du sowas brauchst. Ein Adventskranz ist auch dabei, mit echten Kerzen. Habe ich noch gar nicht ausgepackt. Lieb, dass du mir euer Weihnachtsgebäck anbietest. Aber was wird Rüdiger sagen, wenn du die Sachen weggibst? Ich gebe sie ja nicht irgendwem. Außerdem sind es meine Sachen und Rüdiger ist sowieso weg. Er kommt schon wieder. Wegen was habt ihr euch denn... Ich möchte natürlich nicht indiskret sein. Ach, Rüdiger. Der fängt heute Morgen im Bett plötzlich mit dem Quatsch an, dass wir Weihnachten feiern müssten, so mit allem Klimbim. Da ist er ja ziemlich spät dran. Um dieses Jahr geht's ja nicht, da feiern wir nicht, da sind wir uns einig. Aber nächstes Jahr, da will er dann den vollen Weihnachtszauber. Wieso denn das? Naja, wegen dem Baby. Ihr bekommt ein Kind? Ein Kind muss richtige Weihnachten erleben, meint er. Richtige Weihnachten, möglichst noch mit Schnee und so. Du bist schwanger. Bin ich nicht, aber wir haben's ins Auge gefasst und so. Bloß ich... Setz kein Kind in die Welt, wenn ich dann Weihnachten feiern muss. Ich finde, darüber solltet ihr noch mal in Ruhe reden. Weißt du, wo er ist? Logisch weiß ich's. Der hockt im Mohrenköpfchen und muffelt in sein Bier rein. Aber nicht mehr lange. Die machen nämlich um 14 Uhr zu. Für den Rest vom Fest. Du brauchst Rüdiger, um die Show für deine Mutter auf die Reihe zu bringen, oder? Er könnte ein paar Sachen erledigen. Deswegen hatte ich ursprünglich angerufen. Aber es freut mich, dass wir uns... Mich irgendwie auch. Doch. Ehrlich? Ja. Weißt du, ich habe jetzt direkt die Vorstellung, wir könnten heute Abend einen Sprung bei euch vorbeischauen. Nicht lange, aber... Das wäre wunderbar. Bloß das eine sage ich dir. Ich ruf Rüdiger jetzt nicht an, wenn du die Nummer haben willst. Hast du sie zufällig zur Hand? Zur Hand? Ja. Aber nicht zufällig. Wie er ungefähr eine Stunde weg war, da habe ich gedacht, was soll's, ich ruf einfach mal an. Aber dann war es mir doch, ich weiß auch nicht. Zu viel heiliger Abend. Sagst du mir die Nummer? Mohrenköpfchen? Mhm. 59? 59? 1238. 1238. 38. 38, ja. Die Sachen von deiner Mutter bringt einfach heute Abend mit. Und Astrid, die Kerzen vom Adventskranz, könntest du die eventuell anzünden und dafür sorgen, dass sie unterschiedlich weit runterbrennen? Damit es nach heftigem Adventsfeiern aussieht. Mhm. Du denkst wirklich an alles. Tja, ich hoffe. Also bis dann, ja? Dietmar? Dietmar? Wieso Dietmar? Ach. Wieso sollte dich dein eigener Mann anrufen? Ich dachte, er ist schon lange unterwegs, mich abzuholen. Ich sagte dir doch, Mama, ich rufe dich an, wenn Dietmar aufbricht. Soll das heißen, dass er immer noch zu Hause rumsitzt? Wenn er daheim wäre, würde ich ja wohl kaum auf einen Anruf von ihm warten, nicht wahr? Ich wusste, das klappt alles nicht. Ach, Mama. Ist ja doch alles keinen Zweck. Am besten, ich lasse mich ins Krankenhaus einliefern. Ich rufe den Notarzt an und lasse mich ins Krankenhaus einliefern. Ja. Du lässt dich wegen Frau Fügers gebrochenem Schlüsselbein ins Krankenhaus einliefern. Ja, darauf sollte ich am besten gar nicht antworten. Ich hab's nicht so gemeint, Mama. Ich bin ein bisschen im Stress und ein bisschen komisch. Das musst du zugeben, hört es sich schon an, wenn du dich aus heiterem Himmel ins Krankenhaus verfrachten lassen willst. In meinem Alter muss man täglich mit dem Schlimmsten rechnen. Wer weiß, vielleicht ist... Ist mein letztes Weihnachten? Ach, vielleicht war vergangenes Jahr mein letztes Weihnachten? Naja, nun übertreib mal nicht. Du bist kerngesund, Mama. Wenn er erreichbar wäre, hätte ich Dr. Reichenbach angerufen. Schon den ganzen Tag fühle ich mich nicht wohl. Ist ja auch kein Wunder bei der Aufregung heute. Schon seit Tagen fühle ich mich nicht wohl. Die Nervenanspannung vor dem Flug. Ich fliege doch gar nicht. Ja, aber das hast du ja vorher nicht gewusst. Hör zu, Mama, ich habe wirklich zu tun und... Ja, wenn es dir zu viel Arbeit... Mama, ich habe nicht zu viel Arbeit, sondern Arbeit. Schlicht Arbeit, die getan werden muss. Also manchmal frage ich mich, von wem du diese Neigung hast, immer alles erst in letzter Minute zu erledigen. Bitte. Aber ich will dich natürlich nicht aufhalten. Ich möchte nur gerne wissen, woran ich bin. Was ist denn nun mit deinem Mann? Wann fährt er los? Wann kommt er? Ich melde mich, so wie Dietmar aufbricht. Wenn er sich noch lange Zeit lässt, hat das wirklich keinen Sinn mehr. Also, was ich noch sagen wollte, hast du unter dem Weihnachtsbaum noch Platz für die Geschenke, die ihr mir geschickt habt? Die bringe ich natürlich mit. Ja, Mama, ich mache das alles. So, wie du es willst. Ich packe Weihnachtsgeschenke nie vor dem Heiligen Abend aus. Wir auch nicht, Mama. Und jetzt? Ja, jetzt lege ich schon auf. Sag mal, regnet es bei euch? Nein, Mama. Ich muss schließlich wissen, was ich einpacken muss. Muss ich einen Schirm einpacken? Nimm ihn einfach mit. Dietmar holt dich mit dem Wagen ab, Mama. Da kommt es auf einen Schirm nicht an. Ist ja noch nicht mal losgefahren, dein Mann. Und außerdem muss ich ja irgendwie wieder zurück, nicht wahr? Da fahren wir dich auch, Mama. Versprochen. Und jetzt bitte, ich... Ja, gut. Du meldest dich. Du meldest dich, ja. Dann lege ich jetzt auf. Köpfchen? Ja, guten Tag. Ich hätte gerne jemanden gesprochen, einen Gast von Ihnen. Dietmar Karnitz. Aha. Dann schauen wir mal. Da will dich jemand sprechen. Ich hab dir gesagt, ich bin nicht da. Okay. Hallo? Ja? Niemand da, der so heißt. Leider. Hören Sie, sagen Sie ihm, dass nicht seine Freundin anruft. Ich bin die Mutter. Wenn er aber nicht da ist... Sagen Sie ihm einfach, seine Mutter ruft an und es sei dringend, sehr dringend, bitte. Schauen wir halt mal, ob ich ihn eventuell übersehen habe. Also. Gibst dich als meine Mutter aus? Was Dümmeres ist dir nicht eingefallen, wie? Ich bin deine dumme Mutter. Wer? Wer? Wie viele Mütter hast du denn? Was ist denn los? Wie viel hast du denn schon getrunken? Was? Großer Gott, Rüdiger, bist du ansprechbar oder bist du betrunken? Klar bin ich ansprechbar. Um was geht's denn überhaupt? Ich brauche dringend deine Hilfe. Was? Ich sagte, ich brauche deine Hilfe. Dringend. Ja, das hab ich schon verstanden. Aber um was geht's denn überhaupt? Ich weiß schon. Eine Verschwörung. Astrid, was? Sie hat dich beauftragt, mich aus dem Mohrenköpfchen rauszutelefonieren. Nein. Ja, aber das eine kann ich dir gleich sagen. Da ist absolut nichts drin. Und was dich angeht, halte ich aus unserem Zoff raus, ja? Also erstens habe ich mich noch nie in eure Zwistigkeiten eingemischt. Wer hat denn überhaupt noch nie Zwistigkeiten? Und zweitens würde ich es begrüßen, wenn du mir gegenüber einen angemessenen Tonfall anschlägst. Drittens rufe ich nicht in Astrids Auftrag an. Ach, und woher weißt du dann, wo ich bin? Von Astrid. Ich habe bei euch angerufen, weil ich dich sprechen wollte. Und sie hat mir gesagt, wo ich dich erreiche. Und nun möchte ich, dass du mir zuhörst. Was ist denn los? Ich muss bis heute Nachmittag ein komplettes Weihnachtsfest auf die Beine stellen. Was? Junge, ich sagte, ich muss bis heute Nachmittag ein komplettes Weihnachtsfest auf die Beine stellen. Soll das ein Witz sein? Nein. Deine Oma kommt über die Feiertage und sie erwartet das Familienfest, das sie von uns, von ihrer Familie gewohnt ist. Ach, was sie von uns gewohnt ist? Mhm. Du meinst das dumme Herumhocken in Familienklumpen und aneinander vorbeireden? Ja, wahlweise auch aneinander vorbeischweigen. Wenn das dein persönliches Bild vom familiären Weihnachten ist, dann frage ich mich allerdings, warum du so versessen darauf bist, mit deiner Familie diesen Unfug nachzuäffen. Ich wusste, dass du in Astrids Auftrag anrufst. Und ich sage dir, wenn sie glaubt, dass du mich dazu bringst, dass mein Kind auf Weihnachten verzichtet, dann liegt ihr total daneben. Rüdiger, ich will dich bestimmt nicht davon abbringen, Weihnachten zu feiern. Du wolltest nur Weihnachten für jetzt und alle Zukunft abschaffen. Ich biete dir im Gegenteil ausdrücklich an, mit deinen Eltern und Astrid und mit deiner Großmutter Weihnachten zu feiern. Nein, danke, wirklich nicht. Was redest du da eigentlich? Oma fährt doch nach Oslo. Na eben nicht. Das ist ja das Drama. Sie ruft mich vorhin an und erzählt mir, dass die Dame, mit der sie nach Oslo fliegen wollte, sich irgendwas gebrochen hat und die ganze Reise deswegen ins Wasser fällt. Da lädt sie sich einfach bei dir ein? Eingeladen habe ich sie. Ja, aber also irgendwie checke ich das nicht. Weihnachten, ich meine, feiern und so, das wolltet ihr doch nicht. Das hatte ich deiner Großmutter nicht erzählt. Okay, du wirst wissen, warum. Aber als sie heute angerufen hat, da hättest du es ihr doch erzählen können. Oder eigentlich müssen. Damit sie nicht mit falschen Erwartungen kommt, würde ich mal sagen. Ich glaube nicht, dass deine Großmutter mit großem Verständnis auf unseren Weihnachtsverzicht reagieren würde. Auf deinen Weihnachtsverzicht? Ja, ich weiß. Du bist neuerdings wieder ein Weihnachtsfan. Bin ich überhaupt nicht. Außerdem dachte ich nicht an mich, sondern an Papa. Ach, du meinst, der will in Wirklichkeit Weihnachten feiern? Das musst du mit ihm ausmachen. Da möchte ich mich nicht einmischen. Hat er etwas zu dir gesagt? Rede mit ihm, es ist eure Sache. Was mich betrifft, ich kann auf den breitgetretenen Weihnachtsquark total verzichten. Ich möchte nur, dass meine Kinder so aufwachsen wie alle anderen Kinder. Weihnachten, das gehört irgendwie dazu, so wie Fernsehen. Ach, Rüdiger, ein Baby setzt du auch nicht vor dem Bildschirm, damit es Tatort anschaut. Weibliche Logik. Weil Gefühle, die kriegt ein Baby jederzeit mit. An Weihnachten ist das Drumherum die Hauptsache. Die Gefühle eben, die ganze Stimmung, irgendwelche Musik und der Duft nach Bratäpfeln. Wann hättest du je Gelegenheit gehabt, den Duft von Bratäpfeln wahrzunehmen? Nie. Hast du schon mal darüber nachgedacht, warum dein einziger Sohn so ein Weihnachtsmuffel ist? Offenbar, weil deine Mutter keine Äpfel gebraten hat. Nun, ich werde die Anregung bei dem Weihnachtsfest berücksichtigen, dass ich für deine Großmutter aus dem Hut zaubern muss. Die übrige Speisenkarte habe ich schon mal im Kopf zurechtgelegt. Weihnachtsgebäck und einen Adventskranz hat mir deine Astrid angeboten. Ach, das Zeugs von ihrer Mutter. Ich hoffe, dir ist es recht, dass sie die Sachen deinem Vater und mir überlässt. Das muss ja nicht alles sein. Ja, Weihnachten kannst du nicht ausstehen, aber gegen Lebkuchen hast du nichts einzuwenden. Nun, wir werden uns über die Mengen schon einigen. Schätze mal, ich soll dir das Zeug schnell vorbeibringen? Ja, aber das kannst du heute Abend erledigen, wenn ihr zum Abendessen und zur Bescherung kommt. Da wird echt nichts draus. Ach. Astrid und ich, wir gehen auf ein Fest. Ich denke, ihr habt Meinungsverschiedenheiten. Ist das ein Grund, um nicht auf ein Fest zu gehen? Na ja, wenn wir zu euch kämen, hätten wir übrigens auch Meinungsverschiedenheiten. Aber die gehören ja zu einem anständigen heiligen Abend. An dem Tag hattet ihr immer Meinungsverschiedenheiten, du und Papa. Also Rüdiger, um die Weihnachtszeit hatten wir oft die größten Geldsorgen. Die 13. Monatsgehälter für die Mitarbeiter im Labor, absehbare Steuerforderungen und nicht zuletzt die weiß Gott nicht immer billigen Weihnachtsgeschenke für den Herrn Sohn. Ach ja. Ja, apropos Geschenke. Denk daran, das Geschenk von Oma heute Abend für die Bescherung mitzubringen. Und das kannst du vergessen. Ich komme zu keiner Bescherung. Und das Geschenk, du, das habe ich sowieso nicht mehr. Den Pullover? Was hast du denn damit gemacht? Den habe ich so einem Obdachlosen gegeben. Wenn das deine Großmutter erfährt. Vielleicht sollte sie auch bloß meine Konfektionsgröße erfahren. Das Ding war 4 Nummern zu klein. Und die Farben grauenvoll. Sicher. Gefallen hat mir dieser Pullover auch nicht besonders. Aber man hätte ihn sicher umtauschen können. Ja, klar. Packen ihn ein, bringen ihn zur Post, zahlen Porto, der Transport verpestet die Umwelt und Oma ist sauer, weil ihr Enkel einen eigenen Geschmack hat. Und weil sie den Kassenzettel nicht findet, wird sowieso nichts aus dem Umtausch. Sie wird wissen wollen, warum ihr Geschenk für dich nicht auf dem Gabentisch liegt. Na gut, na gut. Mir wird schon eine plausible Erklärung einfallen. Dann such auch gleich nach einer, warum ich nicht da bin. Ach, Rüdiger, bitte. Diskussion zwecklos. Okay, die Sachen, die dir Astrid versprochen hat, bringe ich vorbei, aber sonst läuft weihnachtsmäßig überhaupt nichts, klar? Na schön. Ich habe jetzt gar nicht die Zeit für eine Grundsatzdebatte. Doch einen Gefallen musst du mir tun, Junge. Hm. Du musst sofort zum Labor fahren. Kein Problem. Und dort Sturm läuten, bis dein Vater aufmacht. Papa ist im Labor? Am Heiligen Abend steht er im Labor? Ja, er hat viel zu tun zum Jahreswechsel. Aber weil er den Anrufbeantworter im Büro eingeschaltet hat, kann ich ihn nicht erreichen. Er muss deine Großmutter mit dem Wagen abholen. Eine Bahnfahrt in völlig überfüllten Zügen können wir einer Frau von 74 Jahren nicht zumuten. Dein Vater soll mich sofort anrufen. Ehe ich es vergesse, wie sieht es denn da aus, wo du bist? Hier im Mohrenköpfchen. Haben die das Lokal weihnachtlich dekoriert? Naja, einen Baum haben sie halt aufgestellt. Dann möchte ich mit dem Mann sprechen, der dich ans Telefon geholt hat. Warum denn? Rüdiger, bitte sieh zu, dass du deinen Vater erreichst. So schnell wie möglich und sei höflich zu dem Mann. Zu Papa? Zu dem Gastwirt. Du sollst höflich zu ihm sein, weil ich seine Unterstützung brauche. Na, nun mach schon. Okay, okay. Also dann bis später. Bis später. Ja? Wie darf ich Sie denn anreden? Steinacker. Schön, Herr Steinacker. Mein Name ist Christine Karnitz. Sie kennen ja meinen Sohn Rüdiger. Wenn Sie jetzt meinen, ich schenke ihm nichts mehr aus, dann muss ich Ihnen sagen, nicht mit mir. Nein, nein, darum erstens geht's gar nicht. Ist er der Gast und erwachsen ist er auch noch. Ich... Schauen Sie, Frau... Karnitz. Karnitz, heute habe ich schon einen Anruf gehabt. Weihnachten, nicht wahr? Heiliger Abend, da meinen jetzt viele Frauen, ihre Männer und Söhne auch, die sollen sich halt einmal im Jahr nicht zudröhnen. Aber ich kann Ihnen nichts anderes sagen, wie das ich der anderen Frau auch gesagt habe. Erstens, die Männer, die bei mir sitzen, die sind die Gäste, erstens. Nicht die besorgten Frauen, die Männer, erwachsene Männer. Drittens, das habe ich der anderen Frau auch gesagt, wenn sich die Kerle jeden Tag zudröhnen, na warum dann nicht am Heiligen Abend? Kommt noch viertens dazu, dass ich im Mohrenköpfchen generell keinen Gast zudröhne. Oh, das glaube ich Ihnen gerne, Herr Steinacker. Sicher, es kommt vor, dass ein Gast nicht genau weiß, wann Schluss ist. Speziell jetzt, auch so an Feiertagen. Weihnachten, Heiliger Abend. Das schmerzt unter Umständen, wenn man da ganz alleine ist, zum Beispiel. Ja. Wieder ein anderer, der hat eine Familie. Ja, das ist auch nicht immer leicht. Oh, ganz bestimmt nicht. Das ist auch Herr nicht Steinacker. Immer leicht. Gleich kommt er heim, ihr Dings. Mein Sohn? Er zahlt gerade bei der Bedienung. Komisch, am Heiligen Abend, da arbeiten die alle ungern. Obwohl es die besseren Trinkgelder gibt an so einem Tag. Herr Steinacker, ich habe eine Frage, eine Bitte. Sie schließen heute um 14 Uhr? Stimmt, ja. Und Sie haben während der beiden Weihnachtsfeiertage geschlossen? Stimmt auch. Und Sie haben einen Weihnachtsbaum geschmückt? Ein? Fünf. Oh. Fünf Bäume habe ich diese Saison gekauft. Fünf Stück. Oh. Einen habe ich im Wohnzimmer, einen im Garten, einen kleinen im Fenster vom Schlafzimmer, das sind jetzt drei. Fünf habe ich gekauft. Mit dem im Lokal sind es schon mal vier. Genau, ja. Herr Steinacker, ich möchte Ihnen diesen Baum abkaufen. Abkaufen? Ja. Den Baum? Ja. Den Christbaum? Meinen Christbaum? Den aus dem Lokal, Herr Steinacker. Der stünde während der Feiertage doch nur da, ohne dass ihm jemand Aufmerksamkeit schenkt, nicht wahr? Schon, ja, schon. Ich schlage vor... Herr Steinacker, aus der langen Geschichte, warum ich an Ihrem Baum interessiert bin, machen wir ein kurzes Geschäft. Aha. Ja? Na ja. Sagen Sie mir, was Sie sich vorstellen. Finanzmäßig, oder wie? Ja, sagen Sie mir, was Sie für den Weihnachtsbaum mitsamt Ständer und Schmuck haben möchten. Mit allem? Ja. Den Baum mit Ständer, ja, Christbaumschmuck, der ist teilweise nicht billig. Also, gewesen, im Einkauf. Ja, ja, nennen Sie mir Ihren Preis. Arbeit steckt auch drin. Das Aufputzen. Ja. Und dann habe ich bis Heilige Drei Könige keinen Baum. Sie könnten nach den Feiertagen einen von Ihren vier anderen im Lokal aufstellen. Das ist auch wieder eine Mordsschufterei. Ach, jetzt fällt's mir ein. Den einen Baum, den größten, den hat mein Junge aus der ersten Ehe. Ach. Ja, sagen wir halt 580 Mark. Einigen wir uns auf 500? 525. In Ordnung. Da ist aber dann der Transport mit enthalten. Ja, wohin denn? Ich wohne Eichendorfstraße 7. Das ist ein Einfamilienhaus. Und können Sie mir den Baum bringen, gleich nachdem Sie zugemacht haben? Gleich? Ja. Heute? Ja. Heute Nachmittag? Am Heiligen Abend? Ja, ja. Damit ich Sie dann auch gleich bezahlen kann. Cash? Ja, ja, selbstverständlich. Gut. Ja, meinetwegen. Geht in Ordnung. Ach. Eichendorfstraße. Wie war der Name gleich wieder? Karnitz. Und 7 ist die Hausnummer. Ich kann mich auf Sie verlassen, Herr Steinacker. Karnitz. Felsenfest. Dann sehen wir uns heute Nachmittag, Herr Steinacker. Sonja Luther. Hier spricht Christine Karnitz. Oh. Und was kann ich für Sie tun? Ich möchte meinen Mann sprechen. Das würde ich vielleicht auch ganz gerne, Ihren Mann sprechen. Wollen Sie damit andeuten, dass er nicht bei Ihnen ist? Sie wollen offenbar mit Ihrem Anruf andeuten, dass sich Ihr Mann bei mir aufhalten könnte. Nun, das soll ja immerhin vorkommen. Wenn Sie das sagen. Es ist mein Mann, der mir das gestanden hat. Anscheinend gesteht er Ihnen nicht alles. Sonst wüssten Sie, wo er seinen heiligen Abend verbringt. Mein Mann hat die Freiheit, seine Zeit dort zu verbringen, wo er will. Wenn das so ist, werden Sie kaum etwas gegen die Zeit einwenden, die er bei mir verbringt. Gegen die Zeit gewiss nicht, aber gegen die Gesellschaft, in der er diese Zeit vergeudet. Interessant, dass sich Ihr Mann bei mir immer über die Gesellschaft beklagt, in der er sonst seine Zeit verbringen muss. Kaum zu glauben, dass Sie beide auch noch Zeit für Plaudereien finden. Kaum zu glauben, was für romantische Vorstellungen Ehefrauen von den außerehelichen Aktivitäten ihrer Männer haben. Ihr Erfahrungsvorsprung in Sachen außerehelicher Aktivitäten ist fraglos enorm. Der aktive Beitrag Ihres Mannes zu meinen Erfahrungen ist geringer, als Sie offenbar befürchten. Highlife mit der Geliebten in allen Betten. Das ist es doch, was sich die Frau Gemahlin so vorstellt, nicht wahr? Ich glaube nicht, dass ich irgendwelche Vorstellungen mit Ihnen diskutieren möchte. Nein, aber am Heiligen Abend belästigen, das können Sie mich. Ich wollte lediglich... Sie waren es doch, die mich angerufen hat, nicht wahr? Also hören Sie sich gefälligst auch an, was ich Ihnen zu sagen habe. Ich sage Ihnen, nach längstens 14 Tagen ist der Sturm verweht, der Drang erschlafft. Dann darf die Geliebte Magentälein kochen, abgerissene Hemdenknöpfe annähen und endloses Jammern und Klagen über sich ergehen lassen. Sie waren noch nie mit einem verheirateten Mann zusammen, nicht wahr? Ich bin mit einem verheirateten Mann zusammen. Ja, mit einem Weihnachtsmann. Verheiratete Männer mit sogenannten Verhältnissen sind typische Weihnachtsmänner. Während des übrigen Jahres darf man sich als jederzeit verfügbare Geliebte nicht einmal Zigaretten am Automaten holen. Schon ist der Typ sauer. Ah, er hat angerufen oder auf einen Sprung vorbeigeschaut und man war nicht da. Die jederzeit verfügbare Geliebte war 5 Minuten nicht verfügbar und schon ist der Herr der Schöpfung gekränkt und argwöhnisch. Er ruft an oder auch nicht, wenn es ihm passt. Er taucht auf, wenn es ihm passt. Er lädt sein Elend bei ihr ab. Aber Weihnachten, komme was wolle, Weihnachten verbringt er mit der Ehefrau. Der Weihnachtsmann seiner Ehefrau. Mein Mann ist also nicht bei Ihnen? Nicht heute. Endlich. Rüdiger sagt, ich soll dich dringendst anrufen und dabei blockierst du permanent die Leitung. Ach ja? Nun tu nicht so, als versuchst du es seit einer halben Stunde. Rüdiger kann dich eben erst erreicht haben. Mit wem telefonierst du denn so lange? Ich versuche... Mit deiner Mutter. Hat Rüdiger dir Bescheid gesagt? Also bitte ja, veranstalte hier kein Ratespielchen mit mir. Du weißt, ich hab zu tun. Was ist los? Was gibt's so Dringendes? Dietmar, ich möchte dir eine Frage stellen. Nun mach es um Himmels Willen nicht so geheimnisvoll. Wäre es dir lieber, wenn wir auch dieses Jahr doch irgendwie Weihnachten gefeiert hätten? Ist mir schon recht so. Aber lieber wäre es dir anders. Es ist so, wie es ist. Warum hast du meinem Vorschlag dann zugestimmt? Mein Gott, warum? Erinnere dich, es gab Diskussionen. Aber am Ende warst du doch meiner Meinung, oder etwa nicht? Sicher, jetzt, wo Rüdiger aus dem Haus ist und man endgültig nur zu zweit herumsitzt, was soll denn der ganze Aufwand, das ganze Getue? Es hörte sich für mich an, als hättest du durchaus vernünftige Argumente. Deswegen war ich schließlich und endlich einverstanden, weil es vernünftig klang. Und weil du nicht wusstest, dass du es vermissen wirst. Mag sein. Dann habe ich eine gute Nachricht für dich. Wir feiern doch Weihnachten. Mutter hat mich angerufen. Ihre Bekannte musste wegen eines Unfalls in letzter Sekunde die gemeinsame Reise nach Oslo absagen. Ich habe ihr versprochen, dass du sie mit dem Wagen abholst. Ich höre mir das einfach mal als misslungenen Scherz an. Dietmar, vielleicht ist es Mutters letztes Weihnachtsfest. Das wäre zu schön, um wahr zu sein. Immer und immer wieder erinnerst du mich an dein großes Talent zur Geschmacklosigkeit. Der eine ist geschmacklos, die andere scheinheilig. Wenn es irgendjemanden gibt, der deine Mutter nicht um sich verträgt, dann bist du es. Mag sein, dass meine Einladung unüberlegt war, aber ich habe eben an Mutter gedacht und nicht an mich. Ja, und an mich auch nicht. Ach. In den Schlamassel hast du dich alleine hineingeritten. Jetzt sieh zu, wie du alleine wieder herauskrabbelst. Es ist keine Überraschung für mich, dass du Augen und Ohren vor den etwas komplizierteren Situationen verschließt. Die Arbeit, die sich im Labor häuft, ist mir komplizierte Situation genug. Nun gut, ich bekomme meine Mutter auch ohne deine Hilfe ins Haus. Ich nehme an, du wirst unter den gegebenen Umständen die beiden Weihnachtstage gleich im Labor verbringen. Oder mach doch mal einen Besuch bei Sonja Lothar. Das musste ja jetzt kommen. Ich möchte durchaus auch in deinem Interesse deine quengelige Mutter nicht 3 Tage um mich herum haben und schon bekomme ich zur Strafe eine alte Affäre aufs Butterbrot geschmiert. Es hat 3 Wochen gedauert, hatte absolut nichts zu bedeuten und liegt Monate zurück, aber ich krieg's immer wieder vorgesetzt. Seltsamerweise weiß Frau Lothar nichts davon, dass du dein Verhältnis mit ihr bereits vor Monaten beendet hast. Was soll denn das nun wieder heißen? Ich habe mit dieser Sonja Lothar telefoniert. Sie ist enttäuscht, dass du an den Feiertagen keine Zeit für sie hast. Du hast sie angerufen? Seit meine Mutter angerufen hat, versuche ich, dich zu erreichen. Du weißt, wo ich bin. Ich habe nur meine eigene Stimme auf dem Anrufbeantworter gehört. Ich bin im Labor, nicht im Büro. Hätte auch sein können, dass du woanders bist. Christine. Ich habe es immerhin für möglich gehalten. Aber da ist nichts mehr, da läuft nichts mehr. Es war ein Ausrutscher von mir, ein einmaliger. Herrgott, wir machen alle Fehler. Diesen einen Fehler von dir musste ich mit ausbaden. Ach, und jetzt soll ich zum Ausgleich deine Fehler mit, wie du das nennst, ausbaden. Weißt du, auslöffeln wäre angebrachter. Löffel für Löffel für Löffel das bittere Süppchen runterwürgen, das du uns mit dieser unseligen Einladung eingebrockt hast. Ich lasse mir etwas einfallen, wie wir sie spätestens morgen Abend wieder loskriegen, ja? Und du gibst zu, dass diese Einladung idiotisch war? Mir hat sie eben leid getan, so alleine. Idiotisch. Es war ziemlich voreilig. Idiotisch, blödsinnig. Sentimental. Unsinnig. Du hast ja recht. Ich weiß auch gar nicht, wie das funktionieren soll. Du hast nichts vorbereitet. Das habe ich alles im Griff. Zu essen haben wir genug im Haus, Weihnachtsgebäck und einen Adventskranz bekomme ich von Astrid. Einen Baum habe ich auch aufgetrieben, bereits fix und fertig geschmückt. Wie hast du denn das angestellt? Erzähle ich dir später. Was ist jetzt? Holst du sie ab? Was bleibt mir anders übrig? Ich habe noch einiges zu tun. Ich muss noch ein paar Sachen als Geschenke einpacken. Und wo die CD mit den Weihnachtsliedern ist, weiß ich im Moment auch nicht. Ich könnte gleich von hier aus fahren. Je schneller, desto besser. Ich rufe Mutter an und sage ihr, dass du auf dem Weg bist. Einverstanden? Aber du schaffst sie mir morgen wieder aus dem Haus. Das verspreche ich dir. In Ordnung. Dann mache ich mich mal auf den Weg. Das sind hin und zurück über 4 Stunden im Auto. Ich weiß das zu würdigen, Dietmar, bestimmt. Das will ich doch hoffen. Also dann. Ja, bis später. Und fahr vorsichtig, ja? Bergmann? Oh, Verzeihung, ich habe mich verwählt. Glaube ich nicht. Bist du es doch, Astrid? Ja. Ich habe mich mit meinem Namen gemeldet. Das ist mein Telefon in meiner Wohnung und trotzdem bin ich so blöd und sage jedes Mal bei Karnitz. Schluss damit. Hallo, ich bin's, Astrid Birkmann. Na prima. Ich habe da noch eine Frage, Astrid. Ich auch. Das Geschenk, das Rüdiger von seiner Großmutter bekommen hat, war in das gleiche Papier eingewickelt wie die Geschenke, die meine Mutter Dietmar und mir gemacht hat. Gott sei Dank waren das kleine Sachen, so ein ledernes Notizbuch und ein Seidentuch für mich. Das Dumme ist jetzt nur, ich habe die Sachen schon ausgepackt und das Papier weggeworfen. Nun erwartet meine Mutter, dass die Geschenke traditionell erst am Heiligen Abend ausgepackt werden. Dass Rüdiger sein Geschenk, diesen Pullover, dass er den nicht mehr hat, darüber kann ich seiner Großmutter gegenüber schon irgendwie hinwegspielen. Aber das Tuch und den Notizkalender, die sollte ich schon in dem Papier unter dem Baum legen, in dem sie meine Mutter uns geschickt hat. Und da wollte ich eben fragen, ob du vielleicht... Musst du nicht zwischendurch Luft holen? Ja, ich bin ein bisschen überdreht, ich gebe es ja zu. Ich habe ehrlich gestanden nicht gedacht, dass ich diese Sache in den Griff kriege. Und jetzt, wo es doch so aussieht, da schlägt die ganze Aufregung erst irgendwie über mir zusammen. Jedenfalls wollte ich dich fragen, ob du dieses Geschenkpapier von Rüdigers Oma aufgehoben hast. Glöckchen und blaue Sterne auf goldenem Grund. Und ich wollte dich fragen, ob ich dir Rüdigers Sachen schicken soll. Was für Sachen? Klamotten, die zwei Bücher, die er hat, wenn auch nie gelesen, die Modellautos, mit denen er immer noch spielt, ja, und die Kassetten mit der dröhnenden Musik, die er sich praktisch Tag und Nacht reinzieht. Was hat das zu bedeuten? Dein Sohn kann wieder sein Zimmer bei Mami einrichten, das hat's zu bedeuten. Ach, immer noch der alte Streit. Setzt euch doch erstmal zusammen und redet in Ruhe über die Sache. Mit deinem Sohn kann man gar nicht reden. Und der Streit ist schon wieder ein neuer. Vor 3 Minuten stürmt er zur Tür herein und verkündet mir, dass wir am heiligen Abend unbedingt bei seinen Eltern vorbeischauen müssen. Aber das wolltest du doch auch. Nee, nicht wirklich. Höchstens 2 Minuten. Aber dann dachte ich mir, was soll's, 2 Minuten, die können wir uns auch schenken. Aber er? Nein, da müssen wir unbedingt und bla bla bla. Ich lass mir nicht sagen, was ich machen muss. Ich mach das, was ich will. Und ich will heute Abend auf ein Fest. Scheiße, da gehe ich immer alleine hin und sag deinem Sohn, ich will meinen Wohnungsschlüssel wieder haben. Ja? Bin ich falsch verbunden? Nein, Mama. Na, dann melde dich doch ordentlich. Mama, bitte. Also, ich habe es nur festgestellt. Dietmar ist vor ein paar Minuten aufgebrochen. Ach, jetzt ist er losgefahren? Ja. Na, das hättest du mir aber auch sagen können. Ich bin dabei, es dir zu sagen. Du hättest Bescheid geben müssen, ehe er aufbricht. Wir hatten ausgemacht, dass ich dich anrufe, wenn Dietmar losfährt. Bevor er losfährt. Mama, was auch immer wir ausgemacht haben, vor ein paar Augenblicken noch hätte ich dich gar nicht erreichen können. Ich hab's versucht, aber bei dir war besetzt. Darf deine Mutter etwa nicht telefonieren? Ach, natürlich darfst du das. Hast du mit Frau Füger gesprochen? Ja, und stell dir vor, der Chirurg hat gesagt, das Schlüsselbein ist gar nicht gebrochen. Ist gar nicht gebrochen? Na, ich hab's dir ja gleich gesagt. Sie soll nicht ihren Hausarzt konsultieren, sondern gleich zum Spezialisten gehen. Und ich hatte wieder mal recht. Wenn sie nur auf mich gehört hätte, hätte sie sich den ganzen Ärger ersparen können. Das bedeutet, Frau Füger fliegt nun doch nach Oslo? Na, nichts spricht dagegen, meint der Chirurg. Und du fliegst mit? Tja, so war es geplant. Ich habe mich darauf eingerichtet, habe ein Ticket gekauft und mich auf die Reise vorbereitet, wie sich das gehört. Und ist das nicht ein kleines Wunder mit Frau Füger? Wenn man sich vorstellt, sie verliert das Gleichgewicht, stürzt unglücklich, bricht sich fast das Schlüsselbein... Ja, ja, sie trinkt ja auch vor dem Zu-Bett-Gehen immer 3 Piccolos, was ich mir natürlich nicht leisten kann. Gottes Sohn ist kommen, beendeten wir heute unser weihnachtliches Konzert. Auf Wiedersehen. Christine! I'm dreaming of a white Christmas with air. Every Christmas card I write, may your days be merry and bright, and may all your Christmases be white. Das war das Hörspiel Glöckchen und blaue Sterne auf goldenem Grund von Frieda Feist. Es sprachen Marie Gruber, Gudrun Okras, Nadja Martina Schulz, Thomas Holländer, Ingolf Gorges, Britta Sommer und Uwe Müller. Technische Realisation Karl-Heinz Stoll und Waltraud Gruber. Regie Manfred Marchfelder. Eine Produktion des Süddeutschen Rundfunks 1996.